eben hat übrigens auch wieder mit dem Zug abgeklappt. Aber wir hatten eben Knautin gesagt. Man muss sich da auch immer was einfallen lassen. Wenn die nämlich jetzt immer nur eine Lizenz bis 10 Uhr bekommen, für Musik draußen zu machen, dann ist totale Scheiße. Also ich soll noch durchsagen, es geht nach uns, geht in den Balkensaal weiter mit der Anti-Mafia-Disco. Da können wir ja dann noch einen zusammen trinken. Also das ist doch nicht ein Exzellenzhaus schuld, sondern das ist einfach die Polizei ist jetzt schuld, weil sie nur bis 10 Uhr genehmigt haben. So, jetzt ist klar.